schön, dass ihr es heute Morgen hierher gefunden habt. Ich glaube, mehr kommen nicht mehr. Und die habe ich offen. Wir werden jetzt hier heute eine Diskussion zu Auswertungsmethoden hören. Ich weiß nicht, ob dem einen oder der anderen das Problem schon mal begegnet ist in der Arbeit, in der psychologischen oder wo auch immer. Wenn man qualitative Forschung macht, dann stellt sich natürlich über kurz oder lang die Frage, wie man mit dem Material umgeht. Und ich persönlich kann sagen, oder auch von den Erfahrungen der kleinen Futtergruppe, wir hatten uns die kritische Psychologie ein Stück weit angeeignet und wollten dann subjektwissenschaftlich forschen, wie man das so schön nennt, standen dann aber vor dem Problem, wie machen wir das denn jetzt? Also jetzt machen wir irgendwelche Interviews oder Fokusgruppen oder was auch immer und dann will man da was rausbekommen. Und gerade qualitative Methoden, die ja sowieso sehr marginal innerhalb der Psychologie sind, stehen natürlich im enormen Rechtfertigungsdruck. Also die müssen intersubjektiv nachvollziehbar sein und diesen Gütekriterien genügen. Sich daraus folgen dann verschiedene Entwicklungen, die wir gleich diskutieren wollen. Ich bin froh, heute hier Leonie Knebel, Helmut Ittner und Moritz Marker zu begrüßen. Die Referenten können sich auch selbst vorstellen, nehme ich an. Jeder der Teilnehmenden wird jetzt 25 Minuten einen kleinen Input halten und danach werden wir noch in die Diskussion eintreten. Also die Überschrift, ihr habt das in der Ankündigung wahrscheinlich gesehen, ist With a little help from my friends. Also die Frage ist sozusagen, kann die kritische Psychologie Anleihen bei bestehenden Methoden der qualitativen Auswertung nehmen, wie sie zum Beispiel durch die Grounded Theory oder die dokumentarische Methode vorliegen. Wir fangen jetzt an mit Helmut Ittner. Okay. Ich versuche das erstmal ohne Mikro. Falls das zu leise werden sollte, geben Sie mir einfach einen Hinweis, dann nehme ich das Mikro. Okay, geht das da hinten? Ah. Bitte? Dann nehme ich doch das Mikro. Okay. Also mein Name ist Helmut Ittner. Ich arbeite derzeit an der Uni Potsdam im Bereich Weiterbildung, Erwachsenenbildung, Medienpädagogik. Lehrstuhl von Joachim Ludwig, komme also nicht jetzt aus dem Bereich Psychologie, sondern aus dem Bereich Erziehungswissenschaft oder Wissenschaften und bin von Beruf Lehrer, um genauer zu sein, Berufsschullehrer, habe lange auch in dem Beruf gearbeitet, bin dann über Fragen von Qualitätsmanagement auch auf die Frage des Lehrens und des Lernens gestoßen. Überraschenderweise, was keine Selbstverständlichkeit ist. Habe dann vor 7 Jahren angefangen mit einer Studie zur Wirkung von Qualitätsmanagement im Hinblick auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler und habe dann gearbeitet mit der Lerntheorie von Klaus Holzka, um das Lernen zu fassen. Das war schon ein ziemlich gewagtes Unterfangen. Unter anderem auch bei dem Bemühen, diese unterschiedlichen Sichtweisen zusammenzubekommen. Aber es hat sich dann eben auch gezeigt, dass es ein ziemlich gewagtes Unterfangen war im Hinblick auf die Frage, wie empirisches Material ausgewertet werden kann. Also da hat sich diese Frage erstmals in Dringlichkeit gestellt. Wir haben dann damals ein Verfahren gefunden, mit dem wir einigermaßen zufrieden waren, basierend auf der Grounded Theory. es ist dann bei mir so weitergegangen, dass ich den Eindruck hatte, noch nicht alle Fragen wirklich beantwortet zu haben. Insbesondere hat sich der Fokus meines Interessens stärker auf die Frage der Begründungen für das Lehren gerichtet, weil ich den Eindruck hatte, dass es ein Feld, wo es sehr viele Fragezeichen und wenige Antworten gibt. Und bin jetzt unter anderem dabei zu forschen zu den Begründungen für das Lehren. Fricker Haug hat vor längerer Zeit mal einen Artikel geschrieben, wo sie darauf hingewiesen hat, dass das auch bei Holzkamp eine Lehrstelle ist, also 2e. Und da schließe ich mich gerne an bei diesem Hinweis. Denn ich sage mal, auch diejenigen, die an den Hochschulen tätig sind, machen Lehre. Und auch da ist natürlich die Frage, wie lässt sich das eigentlich verstehen, wenn man die Kategorien der kritischen Psychologie zugrunde legt und sich überlegt, wie restriktiv oder verallgemeinert handle ich eigentlich, wenn ich Lehre mache. Über diese Fragestellung oder zu dieser Fragestellung habe ich ein Forschungsvorhaben, wo es um die Begründung von Lehrkräften beruflicher Schulen geht für ihr pädagogisches Handeln. Und auch das ist eine empirische Arbeit, wo es um die Frage dann geht, wie werte ich das Material eigentlich aus. Im Kontext mit den Kolleginnen und Kollegen dort am Lehrstuhl in Potsdam haben wir dann diskutiert, was denn eigentlich ein geeignetes Verfahren sei und haben uns auseinandergesetzt mit der Frage, eignet sich dokumentarische Methode für solche Auswertungen. Auf dieser Grundlage habe ich dann angefangen zu recherchieren und habe dann einen Artikel geschrieben, ich sag mal tendenziell mit der Fragestellung, was bietet uns eigentlich die kritische Psychologie als Antwort auf diese Frage an, und hatte so den Eindruck, sie bietet uns relativ wenig an. Es gibt zwar etliche Leute, die arbeiten explizit auf der Grundlage kritische Psychologie empirisch, die nutzen dann auch irgendwie Ground Theory oder auch andere Methoden, Kompendien sozusagen, aber die machen gar nicht richtig klar, warum sie das eigentlich tun, und sie machen gar nicht richtig klar, wie sie das eigentlich tun und warum dieses Wie sozusagen in Einklang steht mit dem theoretischen Hintergrund ihres Arbeitens. Das hat, wie gesagt, dazu geführt, dass ich dann diesen Artikel geschrieben habe, wo ich mich auseinandersetze mit der dokumentarischen Methode und der Situationsanalyse nach Clark, um zu versuchen, einen Weg aufzuzeigen, wie man sozusagen Aspekte, deren Verfahren nutzen kann oder auch deren Überlegungen nutzen kann, um subjektwissenschaftliche, empirische Forschung zu machen. Das hat offensichtlich zu einer Resonanz geführt, was schön ist. Also es haben Menschen diesen Artikel gelesen und haben sich damit auseinandergesetzt. Heute geht es jetzt darum, diese Auseinandersetzung hier zu führen, was ich sehr spannend finde. Denn ich denke, dass wir in unserem Wissen, in unserem Bemühen immer noch weiterkommen, wenn wir uns mit anderen alternativen Bedeutungshorizonten auseinandersetzen. Das ist ja für uns die Thematik in den Erziehungswissenschaften, wenn wir das aus einer subjektwissenschaftlichen Perspektive betrachten, dass wir sagen, wir brauchen diese alternativen Bedeutungshorizonte, um in unserem eigenen Bemühen, um unsere Selbstverständigung voranzukommen. So verstehe ich das heute hier, und von daher werde ich jetzt meine Thesen hier in den Raum schmeißen, damit sie dann entsprechend kritisch zur Resonanz führen. Vorab vielleicht nochmal zur Frage, weil das ist auch in der Überschrift meines Artikels bereits thematisiert, worum geht es eigentlich? Geht es zu einer Forschung vom oder zum Standpunkt des Subjekts? Für mich ist prinzipiell auch eine Forschung vom Standpunkt des Subjekts vorstellbar. Wenn ich für mich den Eindruck habe, ich kann eine Handlungsproblematik nicht verstehen, durchdringen, und für mich den Eindruck habe, es könnte mir gelingen, meine eigene Problematik mit Hilfe von den Kategorien der kritischen Psychologie aufzuschlüsseln, verstehend, durchdringend aufzuschlüsseln, dann kann ich für mich Forschung vom Standpunkt meines Ichs machen, also Forschung vom Standpunkt des Subjekts zu machen. Wenn ich dann sozusagen das Allgemeine in diesem Besonderen herausarbeite und das als Forschungsergebnis dann präsentiere. Schwieriger wird das Ganze, wenn ein zweites Subjekt hinzutritt. Ich sag jetzt mal Forschender, Forschende und Beteiligter, Beteiligte. Dann haben wir zwei Subjekte. Die haben unterschiedliche subjektive Standpunkte. Unabhängig von diesen unterschiedlichen subjektiven Standpunkten haben sie im Idealfall eine Schnittmenge von gemeinsamen Interessen, die vielleicht dazu führen können, dass sie sich über diese Interessen bezogen auf einen Forschungsgegenstand auch auseinandersetzen. Dieser Forschungsgegenstand kann gegebenenfalls auch Bezüge aufweisen zu einer Problematik auf Seiten des oder der Beteiligten. Also wenn der oder die Beteiligte sagt, ich habe hier eine Handlungsproblematik und würde die gerne für mich aufschlüsseln, du Forschende, Forschender, kannst mir hier vielleicht was anbieten, dann ist es vorstellbar, dass es hier zu einer partiellen Übereinstimmung von gemeinsamen Interessen kommt. Ich würde auch noch einen Schritt weitergehen und sagen, das Gemeinsame reicht noch nicht aus. Es müsste auch, wenn man das jetzt versucht, von der kritischen Psychologie her zu denken, es müsste eigentlich ein gemeinsames, allgemeines Interesse sein. Unter allgemeinem Interesse verstehe ich dann, es müsste ein Interesse sein, das sich auf sozusagen ein Gesamtanliegen von Veränderung von Gesellschaft bezieht. Das ist jetzt sozusagen die Konstruktion, von der aus ich denke. Und von daher würde ausgehend von dieser Konstellation es dem Forschenden, der Forschenden möglich sein, sich dem Standpunkt dieses anderen Subjekts zu nähern. Natürlich ohne diesen Standpunkt je zu erreichen, denn es ist eben der andere Standpunkt. Das heißt, es wäre also eine Forschung hin zum Standpunkt dieses anderen Subjekts. Ich gebe das hier an der Stelle nochmal so vor, weil ich schon weiß, dass das eine von den Kontroversen sein wird, dann wird es vielleicht gleich von Anfang an deutlicher. Vielleicht noch eine zweite Vorbemerkung. Wenn ich hier meine Überlegungen vorstelle, dann haben die keinen Allgemeingültigkeitsanspruch. Also ich habe das gewonnen für Arbeiten in einem bestimmten Gegenstandsbereich, werde ich gleich noch drauf eingehen. Und ich habe mir noch keine Gedanken oder nicht wirklich nachhaltig Gedanken darüber gemacht, wie verallgemeinerbar das sein wird. Also ob das wirklich jetzt für jede Forschung im Kontext von kritischer Psychologie Sinn macht oder anwendbar ist oder wie auch immer. Vielleicht lässt sich diese Frage heute auch noch etwas voranbringen. Gut, ich komme zu meinen einzelnen Thesen. Ich habe hier 5 Thesen formuliert, die ich Ihnen jetzt gerne vorstellen möchte. Das eine ist relativ banal vielleicht, aber möchte ich doch am Anfang nochmal erwähnen. Also es kann nicht ausreichen, zu strukturieren oder zu kategorisieren dessen, was von argumentativen Äußerungen von Befragten zum Beispiel greifbar wird. Also wenn ich ein Interview mache, zum Beispiel mit Beteiligten und die argumentieren, und ich nehme dieses Material her und strukturiere das oder kategorisiere das, dann reicht das nicht aus. Denn, unter anderem deswegen, weil ich bin in einer Situation, in einer Interaktionssituation zwischen dem Forschenden und dem Beteiligten oder der Forschenden und der Beteiligten. Und das ist was anderes als die Situation, auf die sich sozusagen das Forschungsinteresse, vielleicht auch das Klärungsinteresse bezieht. Denn das Forschungsinteresse oder das Klärungsinteresse bezieht sich auf eine Handlungssituation, die eine andere Situation ist als diese Forschungssituation oder diese Interviewsituation. Das heißt, ich muss davon ausgehen, dass es hier schon erforderlich ist, auf ein Verfahren zu kommen, in dem es mir gelingt, stärker Bezug auf diese zugrunde liegende Handlungssituation zu nehmen. Zu klären ist also unter anderem, an welchen Stellen, wie und als was sich der Zusammenhang von Bedeutungen, Handlungssituationen und Begründungen in einem aktual empirischen Verfahren erschließen lässt. Wir gehen, das ist ja wahrscheinlich bekannt, davon aus, dass es um die Rekonstruktion von Bedeutungs-Begründungszusammenhängen geht. Zweite These, als was ist das zu verstehen? Wie verstehe ich Bedeutungs-Begründungszusammenhänge? Ich verstehe sie als Vermittlungsinstanzen. Also Bedeutung einerseits Ausdruck gesellschaftlicher Bedeutungskonfigurationen oder Bedeutungsstrukturen und andererseits sind sie mir als Subjekt in einer, und das nenne ich jetzt Reinterpretation, eigen. In diesen Reinterpretationen erfasse ich für mich die Prämissen meines Handelns. Also ich deute bestimmte Gegebenheiten als in bestimmter Weise maßgeblich für mein Handeln und nutze dazu wiederum von mir selektierte und modifizierte Bedeutung als Ausschnitt gesellschaftlicher Bedeutungsstrukturen. Was verbinde ich mit diesem Begriff Reinterpretation? Den gibt es so bei Holzkamp zum Beispiel nicht. Ich verstehe das als Präzisierung der Frage nach den Prämissen. Also Reinterpretation bedeutet oder betont die subjektive Sicht auf die Prämissen, die eben dennoch eine rückbezügliche ist. Also ich beziehe mich immer auf gesellschaftliche Bedeutungsstrukturen, insofern Re. Insofern handelt es sich also um eine Präzisierung, der Begriff verdeutlicht nämlich auch, dass die gesellschaftlichen Bedeutungsstrukturen eben auch als Interpretation verstanden werden. Also auch das, auf was ich mich beziehe, das ist ja auch eine Interpretation von Wirklichkeit, wie auch immer. Das heißt, Reinterpretation im doppelten Sinne zu verstehen als diesen Bezug auf gesellschaftliche Bedeutungsstrukturen, aber in der mir je eigenen Art und Weise. Bedeutungen sind in ihrem gesellschaftlichen Aspekt intersubjektiv verstehbar. Also in diesem Bezug auf die gesellschaftlichen Bedeutungsstrukturen kann ich die Bedeutungen anderer auch verstehen, da sie auf gesellschaftliche Produktions- und Reproduktionszusammenhänge verweisen. In ihrer subjektiven Reinterpretation sind sie nicht ohne weiteres verstehbar. Also ich kann sie oder sie oder sie einerseits verstehen, andererseits verstehe ich sie auch nicht. Ich verstehe sie insofern, als dass wir natürlich diesen gemeinsamen Bezug auf die gesellschaftlichen Bedeutungsstrukturen haben. Ich verstehe sie unter Umständen nicht in ihrer je subjektiven Reinterpretation dieser Bedeutungsstrukturen. Denn zum Beispiel, denn in diese Reinterpretation gehen biografische oder eben lage- und positionsspezifische Eigenheiten ein, die mir in jedem Fall, wenn ich sie das erste Mal treffe, mit Sicherheit nicht bekannt sind. Und auch dann wäre es fraglich, ob das nachvollziehbar wäre. Also so gibt es für den Forschenden, die Forschende, eine prinzipielle Möglichkeit, die reinterpretierten Bedeutungen zu verstehen. Ob und wie weit das gelingt, also sie in der Besonderheit ihrer subjektiven Reinterpretation zu verstehen, ist hingegen offen. Die Begründungen sind Begründungen für ein Handeln, das sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Situation bezieht. Das ist jetzt zum Beispiel so eine Frage im Hinblick auf die Verallgemeinung dessen, was ich Ihnen hier vorstelle. Das wäre für mich eine Sache, die für meine eigenen Forschungsarbeiten herstellbar ist, gegeben ist und für mich die Sache erschließbar einfacher macht. Das muss aber vielleicht nicht unbedingt für alle Forschungssituationen der Fall sein. Also ich gehe davon aus, dass ich diese auf eine bestimmte oder bestimmbare Situation beziehe. Mir selbst sind in einer Handlungssituation Begründungen, teils bewusst, teils nicht explizit verfügbar. Wenn jetzt eine Rekonstruktion als eine Rückschau auf eine erfolgte Handlung geschieht, so lassen sich in dieser Rückschau die situativen Gegebenheiten in der Regel als Prämissen rekonstruieren. Von daher macht es Sinn, zunächst von einzelnen rekonstruierten Bedeutungsbegründungszusammenhängen auszugehen. Einzelnen Bedeutungsbegründungszusammenhängen auszugehen, wohingegen die Rekonstruktion eines Bedeutungsbegründungskomplexes oder eines Bedeutungsbegründungsmusters, das geeignet ist, die Handlung insgesamt zu erschließen, in ihrer Begründetheit zu verstehen, dagegen schwierig ist. Also, die Idee ist, einzelne Zusammenhänge kann ich rekonstruieren. Der Komplex, der die Handlung insgesamt verstehend erschließbar macht, ist schwierig zu rekonstruieren. Deswegen macht es Sinn, in meinen Augen, für eine Forschung zum Standpunkt des Objekts, also verstanden als eine rekonstruktive Bewegung hin zu diesem Standpunkt, der eben nie erreichbar ist, auszugehen von einzelnen Bedeutungsbegründungszusammenhängen. Und die fasse ich nun als Positionierungen. Das ist jetzt der zweite Begriff, den ich hier in meine Konstruktion sozusagen einführe. Warum spreche ich von Positionierungen? Das hängt vor allem auch mit dem Gegenstandsbereich zusammen, um den es in meinen Forschungen geht. Der Gegenstandsbereich ist das pädagogische Handeln, das professionelle pädagogische Handeln. Und ich beziehe mich auf Theorien, die dieses professionelle pädagogische Handeln als ein von Widersprüchen und Antinomien gekennzeichnetes Handeln charakterisieren. Insbesondere Hels verweist darauf hin. Unabhängig jetzt von der Frage, wie weit Helfer jetzt anschlussfähig an kritische Psychologie ist oder nicht, das will ich hier nicht thematisieren, scheint mir das insofern ein wichtiger Hinweis zu sein oder insofern auch geeignet zu sein für eine Fragestellung auf der Grundlage der kritischen Psychologie, weil die Widersprüchlichkeit von Gegebenheiten gerade ein Charakteristikum ist, das uns auch bei der subjektwissenschaftlichen Forschung immer vor Augen steht. Warum jetzt Positionierungen? Was verstehe ich unter den Positionierungen? Positionierungen sind in meinem Verständnis Bedeutungsbegründungszusammenhänge, die sich auf einen abgrenzbaren, sachlich abgrenzbaren, thematisch abgrenzbaren Ausschnitt der Gegebenheit sozusagen beziehen. Also ich beziehe mich auf einen Aspekt, auf einen thematisch abgrenzbaren Aspekt des Forschungsgegenstands. Und ich gehe weiterhin davon aus, dass in diesen Bedeutungsbegründungszusammenhängen, die ich als Positionierungen kennzeichne, sich eine intentionale Setzung des Subjekts einschließt. Also wenn ich davon ausgehe, dass die Gegebenheiten mich zwingen, mich sozusagen in einer bestimmten Weise zu verhalten, ich gar nicht anders kann, als mich zwischen widersprüchlichen Anforderungen zum Beispiel zu entscheiden, dann muss ich das tun und tue das intentional, teilweise intentional zumindest, und positioniere mich damit. Also in meiner Begründung liegt auch immer ein mehr oder weniger bewusstes sich in Beziehung setzen zu diesen sich widersprechenden Anforderungen. Ich positioniere mich als entweder dahin stärker oder dahin stärker. Deswegen positionieren, nur so sind die zu verstehen, im Hinblick auf andere Verständnisse von Positionierung muss man das nachher mal diskutieren. Also das wäre mein Verständnis. Warum ist mir das so wichtig? Warum ist mir das für meine Forschungsarbeiten so bedeutsam? Weil das in zweierlei Hinsicht eine Rolle spielt. Die eine Hinsicht ist die, dass mir diese Positionierung ein Schlüssel zu sein scheint, mit dem ich wegkomme von der konkreten Handlungssituation. Oh, ja, ich bin knapp. Also, aber das ist schon der Kern meiner Ausführung, von daher ist es vielleicht ganz gut. Bei den Positionierungen denke ich, dass ich an dem. Jetzt bin ich rausgekommen. In zweierlei Hinsicht ist es interessant. Also, einmal, weil ich bei den Positionierungen wegkomme von dem Bezug auf die konkrete Handlungssituation, indem ich davon ausgehe, dass diese Positionierungen auch ein Stück weit jedenfalls situationsübergreifend sind. Das heißt also, ich kann die denn, wenn ich rekonstruiere, auch wieder in dieser Fall-Nichtbezogenheit, Unabhängigkeit von dem Fall rekonstruieren und komme damit aus dem Dilemma ein Stück weit raus, dass ich nur was rekonstruieren kann, könnte, was sich direkt auf den Fall bezieht, der mir aber nicht mehr verfügbar ist, in zum Beispiel der Interviewsituation. Der zweite Punkt ist, und das ist für mein Vorgehen auch von extrem großer Bedeutung, der zweite Punkt ist, dass ich über die Positionierungen und deren thematischen Bezug eine Vergleiche herstellen kann, und zwar zu den Positionierungen anderer. Und das scheint mir ein wesentlicher Schritt. Da geht es jetzt auch um die Frage, wie weit kann ich Verfahren der dokumentarischen Methode nutzen, in dem Fall die Idee, komparativ zu arbeiten. Also zu sagen, ich gucke mir die Positionierungen eines Handelnden in einem bestimmten Bereich an, ich gucke mir die Positionierungen eines anderen an und gewinne daraus einen Überblick darüber, welche Positionierungen prinzipiell in diesem Handlungsbereich auftreten. Ich komme zu einem Spektrum von Positionierungsmöglichkeiten, das mir einen Überblick gibt, sozusagen über das, was in gewisser Weise strukturell in diesem Gegenstandsbereich an Handlungsmöglichkeiten liegt, wenn ich sozusagen in dem Rahmen bleibe, den diese Gesellschaft, die Situation, wie auch immer, zunächst mal lässt. Was ich natürlich nicht habe, ist die Frage, wie könnte ich den Rahmen überschreiten, sprengen, darüber hinausgehen, aber ich kann zumindest schon mal rekonstruieren, welche prinzipiellen Positionierungsmöglichkeiten gibt es, und letzter Satz, gegebenenfalls auch Überlegungen anstellen in Richtung der Frage, in welchen von diesen prinzipiellen Positionierungsmöglichkeiten zeigen sich Einschränkungen und in welchen zeigen sich auch Möglichkeiten. Also wo geht es eher in Richtung der restriktiven oder eher in Richtung der verallgemeinerten Handlungsmöglichkeit und welche Potenziale liegen sozusagen da, die gegebenenfalls auch nicht genutzt werden. Gut, dann ende ich hier. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt mit Helmut Hittner angefangen, weil sein Beitrag auch der Auslöser dieser Debatte war. Ich denke, wir werden jetzt einiges an Widerspruch von Moritz Markert hören. Ich bin gespannt. Ich bin, wie schon angekündigt, Moritz Markert, etwas überalterter Professor an der FU für Psychologie. Und vermutlich deswegen hier auf dem Podium, weil ich 1984 in sozialpsychologischen Fragen, aber über Methoden auch promoviert habe, dann meine Habilitation Methodik subjektwissenschaftlicher Forschung heißt. Ich im Laufe der Zeit eine vierstellige Zahl von Menschen in Methoden geprüft habe und eine dreistellige Zahl von Magister-, Master- und Promotionsarbeiten inhaltlich betreut habe und damit auch immer mit der Frage der Auswertung sozusagen in Praxis befasst war. Kleine Vorbemerkung nur mit der Reinterpretation, weil Sie sagten, das taucht bei uns da nicht auf. Es taucht nur in einem anderen Zusammenhang auf. Reinterpretation bezieht sich auf dieses Konzept Einheit und Kritik in der Weiterentwicklung und bezieht sich auf die Analyse anderer Konzepte. Richtig. So, also die Veranstaltung heißt ja The Help for My Friends und ich bin ganz froh, dass das mit einem Fragezeichen versehen ist. Denn erstens, diese Hilfesuche stammt ja aus einem Beatles-Song, der von Joe Cocker gecovert worden ist, und der bezieht sich darauf, diese Hilfe ersuchen, dass jemand schief singt oder seine Liebe verloren hat. Beides sehe ich für mich nicht als zutreffend an, weder real noch metaphorisch. Insofern, also Fragezeichen. Es Zweitens, die um Hilfe angerufenen, etwa die Grounded Theory oder letztlich auf Karl Mannheim zurückgehende dokumentarische Methode, sehe ich nicht unmittelbar als meine Freunde an, sondern wissenschaftlich als gegenüber der kritischen Psychologie andere oder alternative Ansätze. Wissenschaftspolitisch ist das allerdings ein freundschaftliches Verhältnis. Das muss man immer unterscheiden. Die Geltungsansprüche von Wissenschaft und wissenschaftspolitische Bündnisschlüsse. So, These 1. These 2. Da die kritische Psychologie ein inhaltlicher Ansatz ist, ergeben sich die Spezifika ihrer Methodenvorstellung auch aus den inhaltlichen Bestimmungen einer Psychologie vom Standpunkt des Subjekts. Also weder Soziologie noch Forschung zum Standpunkt des Subjekts. Sie haben eben schon darauf aufmerksam gemacht. Wobei Standpunkt vom Subjekt heißt, im Begründungsdiskurs und eingeschlossen ist eigentlich Psychologie vom verallgemeinerten Standpunkt des Subjekts aus. Was das im Kern heißt, ist, Menschen sollen nicht beforscht werden, sondern zentrales Merkmal kritisch-psychologischer Forschung ist das Mitforschungsprinzip, womit alle Beteiligten auf der Forschungsseite stehen sollen. In diesem Zusammenhang sollen Theorien zur Selbstverständigung der Beteiligten dienen. Drittens, unter diesen Voraussetzungen, das ist jetzt mein zentraler Punkt, ist Auswertung Ausdruck einer kommunikativen Mangelsituation, in der in der Regel Forschende über nicht anwesende Personen bzw. deren Daten reden, statt mit den Personen, von denen die Daten stammen, Theorien zu entwickeln. Die Debatten über die Auswertungsmethoden und Schritte drehen sich so gesehen um die technische Verwaltung einer kommunikativen Mangelsituation. Wenn also kritische Psychologinnen, wie es im Veranstaltungstext heißt, nach strukturierten und intersubjektiv nachvollziehbaren Auswertungsmethoden suchen, dann suchen sie nach einer Lösung des Problems, diese beschriebene Mangelsituation zu bewältigen. Die Frage ist dann, inwieweit bei dieser Suche bzw. bei einschlägigen Fundstücken das Bewusstsein der Mangelverwaltung verloren geht und man Verfahren aufsitzt, die mit Mitforschung und gemeinsamer Theorieentwicklung nichts im Hut haben. Die Auswertung in Gruppen, sogenannten Interpretationsgemeinschaften, gilt als für die Qualität der Auswertung wesentlich. Mit Sicherheit dient diese Organisation der Auswertung der Unsicherheitsreduktion der Interpretierenden. Es ist allerdings zu bedenken, dass Inter-Reta-Reliabilitäten, um die es, wenn man so will, hier in qualitativer Forschung nämlich geht, nichts, gar nichts, über den Wahrheitsgehalt der Interpretation sagen, sondern nur über den Konsensgrad der Interpretationsgemeinschaft. Schon gar nichts sagen sie darüber, wie die Gedeuteten selber die Daten sehen und wie sie mit dieser Deutung umgehen. Wie sehr im Übrigen Interpretationen Personen erschaffen, lässt sich in einem Bericht von Kleining über eine Bildungsbiografie nachlesen, die verschiedenen Interpretationsgemeinschaften vorgelegt wurde und bei denen ziemlich unterschiedliche Frauen rausgekommen sind. Viertens. Wenn ich von Auswertungen als Verwaltung kommunikativer Mangelsituationen rede, ist impliziert, dass das Reden mit anderen dem Reden über andere vorzuziehen ist. Das ist jedenfalls bei sozialer Selbstverständigung mitgedacht. Das schließt allerdings weder faktisch noch konzeptionell normativ aus, dass es im Rahmen einer sozialen Selbstverständigung quasi Untergruppen gibt, die sich untereinander, also ohne die anderen und auch über diese Reden verständigen, so wie ja auch jede teilnehmende Person zum Teil mit sich selber kommuniziert. Für den Mitforschungsgedanken ist ja aber ausschlaggebend, dass diese Teilselbstverständigung in eine Gesamtselbstverständigung eingebunden ist und dass, so meine Vorstellung, unterschiedliche bzw. in der Diskussion nicht zu vereinheitlichen Bedeutungen im Forschungsergebnis dokumentiert werden. Wie die jeweiligen unterschiedlichen Kontroversen, inhaltlichen Vorstellungen in den Forschungsprozess eingebracht werden können, ist sozusagen auch ein Aspekt, der an dem Forschungsprozess vielleicht erfolgenden Qualifikation aller Beteiligten. Fünftens, wesentliches Problem des Mitforschungskonzepts ist die kritisch-psychologische Leithypothese, dass subjektive Probleme mit restriktiven, also machtvermittelten Verstrickungen verbunden sind. Verstrickungen, deren subjektive Funktionalität nicht auf der Hand liegt und die aufzuklären eine gewisse psychologische und gesellschaftstheoretische Kompetenz erfordert, die nicht alltäglich gegeben ist. Ein Grund dafür, auch übrigens, dass solche Aufklärungen bei den Beteiligten auf Widerstand stoßen. Das ist im Konzept der Entwicklungsfigur gefasst, das kann ich jetzt hier nur nennen, ich kann es im Zweifel auch vorstellen, wobei psychologische Kompetenz natürlich heißt, dass es nicht nur um kritische Psychologie, sondern auch andere psychologische Ansätze geht, die man einbeziehen kann. Die Betroffenen sollen in der Mitforschung das letzte Wort haben. Das heißt natürlich nicht, dass sie innerlich Recht haben mit ihrer Welt- und Selbstsicht, aber es bleibt ihre, möglicherweise sich im Zuge der Forschung verändernde Sicht. Die Problematisierung von subjektiven Sichtweisen ist in gewisser Weise Grundlage subjektwissenschaftlichen Vorgehens, denn wenn diese Sichtweisen unproblematisch wären, könnte die kritische Psychologie die Koffer packen, dann wäre alles gut. Forschung vom verallgemeinten Standpunkt des Subjekts, das heißt also Forschung im Begründungsdiskurs, schließt die Kritik an subjektiven Standpunkten ein. Dezidiert und systematisch, aber ebenso, dass diejenigen, deren Standpunkte kritisiert werden, nicht aus der Forschung ausgeschlossen sind. Das ist im Kern auch die Frage der Entwicklungsfigur, etwa da die da geführten Streitereien, etwa über Erziehung. So, die Kritik- und Forschungsperspektive, Punkt 5, ergibt sich also erstens aus inhaltlichen Bestimmungen restriktiver Handlungsfähigkeit, die zweitens auf gesellschaftstheoretische bzw. institutionsspezifische Bestimmungen bezogen werden müssen. Beispiele dafür sind in unserem Arbeitszusammenhang psychologische und sozialarbeiterische Berufspraxis, Rassismus, Erziehung, jugendliche Intensivtäter, Therapieverläufe, gewerkschaftliche Arbeit und so weiter. Das Ganze ist an das Verhältnis von Bedingungen, Bedeutung, Prämissen und Gründen befasst, was ich jetzt hier erstmal voraussetze, wir können es ja nochmal sehen. Bei verschiedenen Auswertungsverfahren, das ist ja jetzt der Punkt, der auch mit in die Diskussion kommt, ist der Kategorialbezug unterschiedlich spezifisch. Am allgemeinsten scheint mir der Bezug zu sein, wenn man etwa Meyrings neun Auswertungsschritte sieht, die vor allem bestimmte formale Charakteristika des Auswertens sehen, also wesentliche Sachen herausheben, zusammenfassen, abstrahieren und das Übliche jeder Art von Textanalyse. Grounded Theory bezieht sich sozusagen auf mittlere Ebene in der Realisierung von drei Auswertungsebenen, offen, axial, selektiv, auf ein formales, vergleichsweise triviales Handlungsmodell und allgemeine Aspekte sozialer und gesellschaftlicher Strukturierung. Und kann deswegen auch, wie die Meyring-Geschichte auch immer leicht, übernommen werden in Anlehnung an Meyring, in Anlehnung an Grounded Theory. Eher spezifisch dagegen ist die hier auch vertretene dokumentarische Methode der Interpretation. Die geht auf Karl Mannheim zurück und beruht auf der leitenden Vorstellung der Seinsgebundenheit allen Denkens und ist damit eine Kritik am Ideologiebegriff, der für die kritische Psychologie relevant ist. Insofern, als nämlich mit der Seinsgebundenheit allen Denkens der Ideologiebegriff totalisiert wird, also alles Ideologie ist und damit die Frage nach der Bewertung von Standpunkten sozusagen rausfällt. Es klammert sozusagen die Frage nach der Richtigkeit aus, sodass aus Ideologiekritik Wissenssoziologie wird. Zentrale Auseinandersetzungen waren damals zwischen Horkheimer und Mannheim über diese Frage. Es bleibt dann unter ideologiekritischen und damit auch kritisch-ideologischen Gesichtspunkt der entschärfte Anspruch, die geistige Struktur verschiedener sozialer Gruppen zu untersuchen. Sechstens, die Methodenentwicklung der kritischen Psychologie erfolgt über die Kritik der Experimentalpsychologie und quasi immer retrospektiv über die Explikation, die Darlegung des realen Vorgehens in Projekten, in der partiellen Auseinandersetzung mit qualitativen Methoden, beispielsweise in meiner Arbeit Methodik subjektwissenschaftlicher Forschung und weiteren Publikationen. Was allerdings leider, selbstkritisch sage ich das, unterlassen wurde, das weitere faktische Vorgehen, Auswertung eingeschlossen, wiederum explizierend und reinterpretativ zu systematisieren. Diese Systematisierung ist ausgeübt mit die SF. Sie ist faktisch erfolgt in Unmengen von Arbeiten, aber sie ist leider nicht quasi systematisierend verallgemeinert worden. Also diese sozusagen Tricks der kommunikativen Mängelverwaltung sind vielfältig gemacht worden, aber nicht systematisiert verallgemeinert worden. In diese Lücke stößt eben Martin Ittners Versuch, die dokumentarische Methode da einzubringen. Inwieweit das jetzt weiterführt, ist ja jetzt Gegenstand der Diskussion. Siebtens, wenn der Fluchtpunkt kritisch-psychologischer empirischer Forschung die Entwicklung statt Überprüfung von Theorien ist. Zweitens, die Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten implizieren soll. Und drittens, dies eigentlich in sozialer Selbstverständigung mit den Mitforschenden erfolgen soll, dann muss der Modus der Auswertung sozusagen eine Art implizites Gespräch sein. Das ist jedenfalls ein Vorschlag. Ein fingierter Dialog mit den Interviewten. Etwa, wie kannst du das gemeint haben? Was ist für dich lebensgeschichtlich bezogen auf dein Weltbild an Denkweisen subjektiv funktional? Was kommt dir dabei in die Quere? Was könntest du gegen meine Interpretation einwenden? Und zweitens, über solche Fragen hinaus, sich an der Entwicklungsfigur als der idealtypischen Formulierung von Handlungsmöglichkeiten orientieren, wobei auch da, das ist eine methodische Weiterentwicklung von Christoph von Dreyer in seinem Projekt über Drogenabhängige oder mit Drogenabhängigen mit seinem Dossierkonzept nochmal eine andere Form der Beteiligung von Mitforschenden gefunden worden ist. Wir können es unter Umständen ja dann ausführen. So, sind wir jetzt, ich glaube, achtens ist jetzt Probleme. Ja, Entschuldigung. Probleme existieren nicht als solche, sondern immer in einer bestimmten Perspektive, als Heraushebung aus einer Lebensschilderung, in unserem Zusammenhang eben aus einem bestimmten Text. Organisieren lässt sich das über Aspekte wie beispielsweise, dass man sagt, ich habe den fortlaufenden Text, ich mache Zusammenfassungen, versuche wesentliche Begriffe zu finden, methodische Bemerkungen dazu zu machen. Weiterer Schritt, Interview, immanente Zusammenhänge, aber auch Widersprüche und Verweise. Und dann, wenn es mehrere Leute sind, interviewübergreifende Zusammenhänge und auch wiederum Widersprüche und Verweise. Was Vorannahmen geht, ohne die kritische Psychologie natürlich nicht forschen kann und auch nicht forschen will, finde ich hilfreich, was Hitzler künstliche Dummheit genannt hat. Künstliche Dummheit bedeutet, einigermaßen gut informiert zu sein, die Gültigkeit dieses Wissens aber erstmal auszuklammern, um auf diese Weise offen für Altes und Neues zu sein, das heißt eben nicht vorschnell Daten unter eigene Vorstellungen zu subsumieren, sondern spontane Subsumptionen, spontane Interpretationen in diesem fingierten Dialog auch wieder zu hinterfragen. Zweitens dazu, generell ist über in den Texten, die erhoben werden, mit Problemen zu rechnen, wobei auf der Hand liegt, dass diese vor allem, aber nicht nur, mit der Fragestellung verbunden sind, die in dem Interview verfolgt werden. Der fingierte intersubjektive Dialog ist also eine fingierte Realisierung von Intersubjektivität, die ja in kritisch-psychologischer Forschung nicht unterschritten werden soll, aber real unterschritten wird und deswegen simuliert wird. Es geht mir immer darum, dass die Selbstverständlichkeit, mit der man die andere Leute deutet, sozusagen immer wieder hinterfragt wird. Das ist nämlich der zentrale Punkt. Perspektive ist es jedenfalls immer, Kommunikation auf Standpunkte, Bedeutungszusammenhänge und so weiter zu beziehen, die reflektiert und hinterfragt werden müssen. Und die wissenschaftlich aufzuschlüsseln sind, damit sie für andere nachvollziehbar sind. Das ist ja sozusagen das zentrale Gütekriterium qualitativer Forschung, intersubjektive Nachvollziehbarkeit, während die drei zentralen Kriterien Objektivität, Reliabilität, Validität irgendwo nichts zu suchen haben, weil sie messtheoretisch bestimmt sind. Und weil ja nichts gemessen wird, haben natürlich auch messtheoretische Kriterien keinen Sinn. Es ist also in gewisser Weise eine Art von Haltung, mit der an die Auswertung von Texten herangegangen werden sollte, wenn die reale Verständigung mit dem Betroffenen nicht klappt. Im Folgenden will ich zum Schluss und tentativ, also versuchsweise, ein paar Aspekte nennen, die für diese Haltung von Bedeutung sein können. Erstens, relativ zentral, die Trennung von Daten und Deutung. Das heißt, sind in den Texten wirklich Beobachtungen wiedergegeben oder selber schon Deutung? Ist also, wenn jemand in dem Text schreibt, da ist irgendjemand aggressiv, dann ist das selber schon eine Deutung, nämlich eine bestimmte Verhaltensweise, nicht geschildert wird. Um aber wirklich weiterzukommen, muss ich sozusagen über diese Deutung rauskommen. Oder man sagt, ja, die Mutter-Kind-Beziehung, die ist irgendwie ziemlich symbiotisch, dann erfahre ich nichts, weil ich das reale Verhalten nicht kenne. Zweitens, die Texte zu analysieren auf theoretische oder da drin steckende kategoriale Annahmen. Also zu fragen, aus welchen Annahmen, welchen Vorstellungen wird da eigentlich argumentiert. Ich habe in meinem einschlägigen Aufsatz in dem Handbuch Qualitative Methoden in der Psychologie das an dem Beispiel des pädagogischen Konzepts des Grenzensetzens gezeigt, inwieweit also sozusagen in dem Konzept des Grenzensetzens im Grunde schon die Kategorie der Subjektivität oder Intersubjektivität sozusagen verloren geht und die anderen als Objekte gefasst werden. Genauso, wenn jemand sagt, also ich muss dann nach Hause gehen und mein Kind bespielen und bespaßen, dann scheint mir das nicht so eine wirklich intersubjektive Beziehung zu sein, denn wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich will dich jetzt bespaßen, wir sagen, was war denn das, aber nicht bei mir. Also das heißt, dass die Fragen, also solche Fragen da eine Rolle spielen. Dann werden Handlungen eigene oder die Handlung anderer, werden die personalisiert oder naturalisiert, wird also in Eigenschaften, in Persönlichkeitszügen, sonst wird es auch gedacht. Wie werden in den Erzählungen gesellschaftliche Bezüge hergestellt? Zum Beispiel eine relativ zentrale Frage bei Leonie Knebel in ihrer Arbeit Depression, wo es ja darum gehen soll, wie in den Redeweisen über Depression gesellschaftliche Bedingungen reinkommen. Dann ist die Frage, wie werden eigentlich gesellschaftliche Aspekte gesehen? Werden sie nur als sozusagen soziale Bezüge gesehen oder kommen gesellschaftliche Strukturen rein, um auf die Weise Wissen zu rekonstruieren, wie die Menschen diese Frage denken? Sind, nächster Punkt, diese Bezüge, sind sie brüchig oder widersprüchlich? Redet jemand einerseits so, andererseits aber so? Und wie kann ich versuchen, das hinzukriegen? Wobei es ja jetzt nicht Ziel der Forschung sein muss, Menschen so glatt zu bügeln, dass sie einheitlich sind, sondern diese Widersprüche dann tatsächlich zum Ausdruck zu bringen. Weiterer Punkt, welche Konsequenzen dieser Bezüge lassen sich dann für reales Handeln, also berichtetes Handeln, ausmachen? Werden Bezüge zur Gesellschaft oder zu Bedingungen, werden sie so dargestellt, dass man über Veränderungen nachdenken kann oder sozusagen so etwas Luthermäßig, ich stehe hier und kann nicht anders? Dann, wie werden die Standpunkte anderer in Bezug auf die eigenen angeführt? Wie beziehen sich Aussagen auf welche Daten? Vorletzter Punkt, wie schon dargestellt und wahrscheinlich auch gemeinsam hier geteilt, ist die zentrale Analyseeinheit der Prämissen-Gründe-Zusammenhang. Also was fasst die Person akzentuiert oder wie Ignaz sagen würde, reinterpretiert die Person die gesellschaftliche Bedeutung, mit denen sie zu tun hat, aus welchen Gründen heraus, mit welchen Intentionen tut sie das. Und was lässt sich über diesen Zusammenhang lernen? Und die zentrale Bezugseinheit, das ist nun jetzt der zentrale Punkt, ist der einzelne Fall. Und Bezüge zwischen Fällen, also zwischen diesen Fällen, nicht zwischen Fällen, sondern zwischen diesen Fällen, dienen dazu, jeweilige fallbezogene Argumentation zu relativieren, zu differenzieren, zu akzentuieren. Nicht aber dazu, eine Häufigkeitsargumentation zu entwickeln. Es ist relativ uninteressant, ob drei Leute oder vier Leute das sagen oder nur eine, weil Prämissen, Gründe, Zusammenhänge Aussagen sind, die sich bewegen jenseits des quantitativen Modells. Und die Verallgemeinerung erfolgt vom Einzelfall aus, insofern also im Einzelfall sozusagen die Realisierung gesellschaftlicher Bedingungen kenntlich wird. Es ist zum Schluss jetzt mit der subjektwissenschaftlichen Fragestellung keineswegs die Notwendigkeit verbunden, eine hierarchische Struktur von Kategorien, also Kategorien jetzt für Auswertungskategorien und Subkategorien zu entwickeln, die sich sozusagen tendenziell gegenüber dem Material verselbstständigen. Das Leben ist aus meiner Erfahrung heraus weniger geordnet und weniger ordentlich, als es in solchen Ordnungsvorstellungen zum Ausdruck kommt. Entsprechend kann auch der Gedanke einer Kernkategorie, wie sie für die Grounded Theory typisch ist, meines Erachtens durch nichts anderes als eine neurotisch-methodische Zwangsvorstellung begründet werden. Ich wüsste nämlich nicht, wieso die Realität so strukturiert ist, dass immer eine einzige Kernkategorie dabei rauskommen muss. Das ist mir völlig rätselhaft. Also die Frage ist, worauf ich raus wollte, welche Möglichkeit gibt es eigentlich, wenn ich aus nachvollziehbaren Gründen in diese kommunikative Mangelsituation wissenschaftlich gerate, wie ist es möglich, es hinzukriegen, dass ich nicht interpretatorisch versuche, dieser Mangelsituation so Herr zu werden, dass ich Einheitlichkeiten herstelle, die es nicht gibt, sondern wie kann ich versuchen, diese problematische Situation so aufzulösen, dass ich zu möglichst weitreichenden Erkenntnissen komme. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Moos. Als nächstes wird Leonie Knebel ihren Beitrag halten. Sie wird dabei auf die zwei vorhergegangenen Beiträge eingehen. Leonie hat mit der Ground Theory gearbeitet. Das ist jetzt eine Auswertung, aber unter Beteiligung, unter Anwesenheit der Beteiligten, könnte man sagen. Ne? Ja, gut. Ja, genau. Ich bin jetzt in dieser komfortablen Situation. Die beiden Beiträge, die mir vorher als Papers vorlagen, kritisieren zu dürfen, ohne einen eigenen Vorschlag zu machen. Das hat auch damit zu tun, dass ich keine Methodenexpertin bin. Ich habe in meinem Psychologiestudium, das quantitativ experimentell ausgerichtet war, ein freiwilliges Seminar in qualitativen Methoden besucht und musste mir für meine Doktorarbeit dann Methoden aneignen. Ich wollte Therapieprozesse beforschen und hatte zuerst die Idee, mit Therapeutinnen zu diskutieren und bin davon ausgegangen, dass sie in der Praxis implizites Wissen haben, was man in so einer Gruppendiskussion explizieren könnte. Und deshalb war ich auch erstmal auf die dokumentarische Methode gekommen. Ich habe mich dann doch eher für Therapieprozessforschung entschieden, also habe mehrere Interviews über eineinhalb Jahre geführt und habe dann die dokumentarische Methode verworfen, habe mich damit auch gar nicht so intensiv beschäftigt, hatte aber auch den Eindruck, das hätte sehr viel, wäre sehr zeitaufwendig gewesen, mich in diese doch sehr ausgefeilte Methode reinzudenken, aber genau, trotzdem. Ja, interessante Methode, glaube ich, für bestimmte Fragestellungen. Hatte mir dann die Inhaltsanalyse angeguckt für die Interviewauswertung und war letztendlich bei der Ground Theory gelandet, weil ich denke, dass es da relativ ähnliche Vorstellungen gibt, zum Beispiel einfach Menschen auch als Theoretiker zu verstehen. Ground Theory macht dann ja so in vivo Codes, wenn die Betroffenen und Mitforschenden einfach ein Problem theoretisch schon so gut auf den Punkt gebracht haben, dass man dann sagt, ja, muss ich jetzt nicht irgendwie noch weiter theoretisieren. Also es gibt da sozusagen eine gewisse Augenhöhe. Und ich fand auch erstmal das Handlungsmodell ähnlich zur kritischen Psychologie und dachte, dann muss ich denn nicht so viel umdenken, anders denken. Ja, können wir vielleicht auch später noch diskutieren, welche Probleme da auftreten. Wir hatten das auch am Mittwoch schon bezogen auf die Bachelorarbeiten aus Klagenfurt diskutiert. Das hängt, glaube ich, vom Forschungssetting ab und was man rekonstruieren will. Also es ist, glaube ich, schwierig, subjektwissenschaftlich in dem Sinne zu forschen, dass man am Einzelfall bleibt und auch so biografische Bezüge aufstellt, weil die Ground Theory ja schnell in so eine allgemeine Theorie auch kommen will. Also da gibt es schon Differenzen. Okay, jetzt habe ich doch ein bisschen was zu mir ausgeführt, aber ich dachte, das wäre für den Hintergrund, um jetzt vielleicht auch meine Kritik besser einordnen zu können oder zu verstehen, relevant. Ich habe nämlich, als ich den Artikel von Helmut Ippler gelesen habe, erstmal gedacht, ah ja, da werden ganz viele methodische, praktische Fragen für die Aktualanalyse aufgeworfen, die mir in meinem eigenen Forschungs- und Findungsprozess auch begegnet sind. Dann kann ich das erstmal sehr anregend und inspirierend, auch wenn ich jetzt nicht alle Vorschläge teile. Ich glaube, bei Moos Markert geht es in erster Linie um methodologische Grundlagen, die den meisten aus einschlägigen Artikeln und Büchern bekannt sind, und erst im zweiten Schritt um die Anwendbarkeit jetzt konkreter Methoden, die jetzt in dieser Form wie in dem Papier so noch nicht ausbuchstabiert wurden. Ich glaube, der Ausgangspunkt jetzt in dem ersten Beitrag ist das Machbare. Was kann ich aktuell empirisch in einem konkreten Projekt umsetzen? Und in dem zweiten Beitrag, im zweiten Teil, geht es eher um das Mögliche, sozusagen als Forschungsutopie, welche konkrete Forschung soll ich verhindern, aber an deren Maßstäben sie sich messen sollte. Und diese Forschungsutopie, das kann mitunter sehr frustrierend sein und dann doch auch forschungsbehindernd sein. Glück, aber... Ist das laut genug da hinten? Vielleicht, wenn du ein bisschen... Kurz warten, ja. Okay. Ja, okay. Genau. Das kann schon auch forschungsbehindernd sein, glaube ich, so Maßstäbe, Messwerte so hoch zu legen, dass das eigentlich nicht erreichbar ist. Wirkt aber auch einer Entradikalisierung im Alltagsgeschäft entgegen. Meine jetzt Positionierung bewegt sich in diesem Spannungsverhältnis, würde ich sagen. Als praktisch forschende Verhaltenstherapeutin liebe ich natürlich pragmatische und handhabbare Lösungen, die einen ermutigen, etwas Neues auszuprobieren und vorzeigbare und überprüfbare Ergebnisse zu liefern. Als kritische Psychologin weiß ich aber auch, dass diese Lösungen neue Probleme aufwerfen und dass der Anpassungsdruck an Hochschulen, einfache Konzepte parat zu haben, größer geworden ist. Ich würde sagen, der Beitrag von Herrn Wittert thematisiert mindestens zwei blinde Flecken in der kritisch-psychologischen Methodendiskussion der letzten Jahre, die jetzt teilweise auch schon angeklungen sind. Die Frage nach konkreten Auswertungsverfahren und die daran anschließende Frage, wie implizite und dynamisch unbewusste Begründungsmuster rekonstruiert werden können. Er wendet sich deshalb, anders als üblich, nicht der Inhaltsanalyse und Gordon Theory zu, die die Frage nach latenten Sinnstrukturen, glaube ich, nicht besonders gut beantworten kann, sondern eben der dokumentarischen Methode und teilweise dann auch der Narrationsanalyse, die so soziostrukturelle und biografische Hintergründe, welche den Menschen nicht unbedingt bewusst sind und deshalb diese die auch nicht unbedingt explizit thematisieren können, um das aufzuschlüsseln. Die Argumentation von Morris Markert, je spezifischer die Methode, desto schwieriger die Reinterpretation, spricht erstmal dagegen, so ein sehr ausgefeiltes Verfahren wie die dokumentarische Methode zu wählen. Aber ich würde sagen, so ein Verfahren gibt schon Antworten darauf, wie der Zugang zu dem Verhältnis von Individuum und Struktur gedacht und erforscht werden kann, die in der kritisch-psychologischen Forschung bisher unbefriedigend gelöst sind oder wurden. Der Vorschlag von Ittner, wie in der dokumentarischen Methode zwischen der Rekonstruktion von einem immanenten Sinn, man könnte auch sagen, also den subjektiven Deutungen und Theorien der Menschen, und zweitens der Rekonstruktion des Dokumentensinns oder Dokumentsinns, man könnte auch sagen, den strukturellen Deutungen oder Verallgemeinerungen dazwischen zu unterscheiden und dementsprechend auch anders vorzugehen. Das scheint mir sinnvoll zu sein. Nämlich zum Beispiel erstmal nach dem Was zu fragen, nach dem Inhalt der Erzählung und dann zweitens nach dem Wie, nach der Struktur der Erzählung zu fragen. Ich habe allerdings auch zwei Einwände gegen die Ausführungen von Helmut Ittner. Erstens spricht er ja von einer Forschung zum statt von einer Forschung vom Standpunkt des Subjekts und behauptet, dass dieser Standpunkt Ausgangspunkt sei, zu dem man sich aber immer nur hinbewegen oder dem man sich nur annähern könnte. Ich würde dagegen einwenden, dass der Subjektstandpunkt nach diesem Verständnis gerade nicht Ausgangspunkt ist, wie es eigentlich gedacht ist, sondern zum Endpunkt der Analyse erklärt wird und deshalb sich nicht von anderen qualitativen Ansätzen, in denen das Mitforschungsprinzip keine Rolle spielt, sich unterscheidet. Also ich glaube, es geht in allen qualitativen Methoden immer subjektive Sinnzusammenhänge irgendwie aufzuschlüsseln als Endpunkt, aber nicht unbedingt als Ausgangspunkt. Und das ist, glaube ich, ein sozusagen fundamentaler Unterschied zwischen kritischer Psychologie und anderen qualitativen Verfahren, obwohl es das, sich das nicht ausschließt. Das war der erste Einwand. Der zweite Einwand, es werden ja so neue Begriffe eingeführt, wie die reinterpretierenden Bedeutungen und Positionierungen für den alten Begriff der Prämissen. Du hast es jetzt nochmal ausgeführt, aber ich fand, in dem Paper war das nicht so hinreichend erklärt. Und ich würde auch die angeführten Erklärungen dann kritisieren, weil ich mich frage, welchen Vorteil diese Begriffe haben. dass die Subjekte objektive Bedeutungen reinterpretieren, indem sie sie affirmieren, negieren, modifizieren, so schreibst du das in deinem Artikel, ist für mich irreführend, weil es den Begriff der Reinterpretation von Theorien durch Kritik und Weiterentwicklung implizit aufweicht. Also Mumsmark hat ja auch schon gesagt, es gibt den Begriff, der wird aber anders verwendet und das ist verwirrend und ich finde es nicht hilfreich, das einfach anders zu verwenden, den gleichen Begriff dafür zu benutzen. Man könnte auch einfach, glaube ich, nicht von Reinterpretation, sondern von Interpretation oder von subjektiven Theorien sprechen oder zu dem alten Begriff der Prämissen als subjektive Akzentuierung von Bedeutung zurückzukehren. Du hast dann gesagt, ja, das sind ja schon Interpretationen. Ja, aber Interpretationen von wem? Das sind keine Interpretationen. Das sind objektive Bedeutungen, die nach Handlungsspielräumen und Beschränkungen, die nicht erst reinterpretiert werden müssen. Die Prämissen sind schon die subjektive Akzentuierung. Also ich finde, das ist so ein bisschen doppelt gemoppelt oder konnte ich jetzt jedenfalls bisher noch nicht so greifen, was der Vorteil sein soll. Genau, ich glaube, die Rückkehr zu dem Prämissenbegriff hätte aus meiner Sicht auch den Vorteil, dass deutlicher wird, dass diese Interpretationen nicht vollkommen willkürlich sind, sondern sich immer auf diese objektiven Bedeutungen auch beziehen. Und ja, den Begriff der Positionierung finde ich hingegen erstmal charmant, so dass ich ihn anfangs ja auch gleich selber auf mich angewendet habe. Er scheint eine Lücke zu füllen in der kritischen Psychologie, wofür andere Theorien Begriffe wie Habitus, Identität oder Persönlichkeit haben. Hier auch von Prämissen zu sprechen, klingt erstmal etwas fad im Vergleich zu den anderen viel schillernderen Begriffen. Dass Prämissen-Gründe-Zusammenhänge jedoch immer situationsspezifisch sein, so wie du das behauptet hast, beruht, glaube ich, auf einem Missverständnis, weil das ist ja dein Grund, das ist situationsabhängig und wir brauchen jetzt einen neuen Begriff, der auch so situationsübergreifend ist. Und ich würde sagen, das beruht auf einem Missverständnis von, ja, vermutlich so postmodernen Reinterpretationen der kritischen Psychologie, wie man das zum Beispiel bei Ole Dreyer findet, der immer nur von Situationen und so weiter spricht. Das ist aber, glaube ich, in der Theorie der kritischen Psychologie beziehen sich so ein bisschen Gründe zusammenhängen, nicht nur auf Situationen. Und der Begriff der Positionierung entstammt ja der diskursiven oder narrativen Theorie und meint, wie sich Personen in Interaktionen her- und darstellen. Und hat, würde ich sagen, eine Nähe zum Marketingstrategie, nämlich der Produktpositionierung. Man könnte deshalb ist der vielleicht auch so catchy, man könnte deshalb auch sagen, dass wir uns anderen verkaufen. Ne? Wir stellen uns da und stellen uns her. Bei Positionierung geht es eigentlich schon um ein Handeln oder um eine eingenommene Haltung in Beziehung zu anderen. Gleichzeitig sollte diese Positionierung in dem Konzept von Hemm und Ibner aber situationsspezifisches Handeln erklären. Ich würde sagen, es ist schon ein Handeln, ob jetzt nur in einer Situation oder situationsübergreifend. Deshalb frage ich mich da schon auch, auch wenn ich den Begriff erstmal irgendwie ansprechend finde, wozu brauchen wir den wirklich? Oder brauchen wir vielleicht einen anderen Begriff für diese Lücke, die es glaube ich schon gibt? Ich finde Haltung oder Habitus finde ich irgendwie besser den Begriff als Gegenvorschlag. Genau, anders als der Begriff der Position, den es ja in der kritischen Psychologie gibt, der bedeutet da aber was anderes, nämlich die Position im Produktionsprozess, die wir uns nämlich nur sehr begrenzt selbst wählen können. Also wir entscheiden uns vielleicht für den Beruf, aber entscheiden uns halt nicht ganz frei, das hängt auch von bestimmten sozialen Bedingungen zurück, schon über die Schule hergestellt. Da kann man sich mit Bourdieu angucken, wie seine Schule und andere Gegebenheiten einen auf bestimmte Situationen aufteilen oder an bestimmte Positionen auch zuweisen. Genau, also es passiert nicht so ganz freiwillig, diese Einnahme von Positionen. Positionierung aber im Gegensatz soll sich gerade im Diskurs herstellen oder wird da wird ja eher die Aktivität betont, die man so im Sprechen herstellt. Also sowas, was man vielleicht auch, wo man vielleicht eher Verfügung drüber hat. Weiß ich nicht. Ich sage Positionierung oder Haltung oder Habitus oder wie auch immer, das stellt sich halt nicht nur im Diskurs her, sondern auch in der gesellschaftlichen Produktion und Reproduktion und muss auch so verstanden werden. Und das würde bedeuten, dass man auch eine Analyse des Klassenstandpunkts machen müsste oder überhaupt der sozialen Lage. Und das findet auch, glaube ich, in dem Artikel, den du da geschrieben hast, in dem Forschungsbeispiel, das spielt aber auch keine Rolle. Und da wäre auch meine Frage, kann man das dazu denken? Habt ihr das vielleicht gemacht? Habe ich das noch nicht gelesen? Ja. Also, kurz zusammenfassend, ich bezweifle, dass diese Begriffe uns unbedingt weiterhelfen. Ich finde sie aber trotzdem interessant, weil sie, glaube ich, bestimmte Probleme in der Psychologie oder in der Diskussion thematisieren. Und das, mir das auf jeden Fall geholfen, das nochmal klar zu machen oder das möglicherweise auch weiter zu denken. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen Zeit, weil ich wollte auch noch was zu dem Beitrag von Moritz Markert sagen. 10 Minuten? Ja, das schaffe ich. Das Papier von Moritz Markert mit diesen konkreten Vorschlägen zur Auswertung von Interviews, das hätte ich gerne schon zu Beginn meiner Doktorarbeit gehabt, vor 4, 5 Jahren. Und ich hoffe, dass es bald publiziert wird, damit andere sich daran in ihren Qualifikationsarbeiten orientieren können. Trotzdem habe ich auch hier 2 grundlegende Einwände. Erstens. Wird Auswertung in Forschungswerkstätten als kommunikative Mangelsituation definiert. Ich will gar nicht dagegen argumentieren, dass dies häufig der Fall ist, um Betreuungsdefizite und Unsicherheiten im Forschungsprozess zu überbrücken. Diese Definition trifft aus meiner Sicht aber nicht das Wesentliche von Interpretationsgruppen. Sie ermöglicht meines Erachtens eine Verständigung ohne Handlungsdruck und eine Reflexion über psychologische und gesellschaftstheoretisches Fachwissen. Also ich vergleiche das so ein bisschen, weil ich als Therapeutin auch immer unter einem enormen Handlungsdruck in der Therapie stehe, wo ich schnell sozusagen reagieren muss, schnell gute Antworten parat haben muss und nicht erstmal ins Blaue hineindenken kann. Das kann ich vielleicht in Intervisionsgruppen und so weiter. Und deshalb ist, sind Forschungsgruppen oder Interpretationsgruppen auch sowas, wo ich erstmal ins Blaue hineindenken kann, ohne gleich für die Leute, die Mitforschende sind und die ein konkretes Anliegen haben und eine konkrete Problemlösung haben, erstmal ins Blaue hineindenken kann und mir auch nicht überlegen muss, ob die vielleicht meine Spinnereien irgendwie, ob ich damit Leuten auf den Fuß trete oder gekränke oder sonst was. Deshalb schafft, glaube ich, einen Denkraum, den man, der nötig ist. Das möchte ich noch weiter ausführen. Nämlich, ich denke, dass jetzt Betroffene in der Regel, insbesondere wenn es nicht darum geht, andere Professionelle wie Therapeuten, Beraterinnen oder Lehrerinnen zu erforschen, ein lösungsorientiertes und nicht unbedingt ein wissenschaftliches Interesse an den Fragestellungen haben. Da kann man sich die Arbeit von Christoph von Dreyer angucken, von Gesa Köpperling, von vielen anderen Leuten. Deshalb würde ich sagen, eine Arbeitsteilung ist notwendig und aus meiner Sicht kein Mangel, sondern höchst sinnvoll, weil eben nicht alle alles können und nicht alle alles wollen. Und das ist kein Idealzustand für den Forschungsprozess, dass alle alles können und alles wollen, würde ich immer sagen. Und die Interessen können, glaube ich, unterschiedlich sein, ohne dass sie antagonistisch sein müssen. Und das muss man vorab und während des Forschungsprozesses immer wieder erklären, was es für unterschiedliche Interessen gibt, wer was machen will, wer sich wo beteiligen will. Das muss man nicht vorher definieren, diese Arbeitsteilung strikt einteilen, aber ich glaube, man sollte das berücksichtigen. Und das wird zu wenig berücksichtigt, glaube ich, vorab. Und dann sind halt viele, die mit so einer Vorstellung, ich mache jetzt Mitforschung, können dann eigentlich nur enttäuscht werden, wenn man sich vorher keine Fragen über unterschiedliche Interessen macht und daraus auch resultierende Arbeitsteilung. Der fingierte Dialog, so wie Mofaka das ausgeführt hat, also Fragen, ne, wie kannst du das gemeint haben, wenn ich so einen Interviewtext vor mir habe, was könntest du gegen meine Interpretation einzuwenden haben? Also dass man so sozusagen einen Dialog führt. Ich habe in meiner Erfahrung findet das in Forschungswerkstätten statt, dass gerade wenn mehrere Leute da sind, immer mindestens eine Position die Perspektive der Interviewten einnimmt und diese auch begründet, rechtfertigt und so weiter, wo andere vielleicht eher das kritisch in Frage stellen. Also das ist sozusagen Forschungsgegenstände sehr gut ermöglichen. Und ich finde, dass diese Fragen mit dem fingierten Dialog da nochmal auch zu anleiten, falls es untergehen sollte, weil es gibt natürlich auch diese, ne, wenn eine Person nicht im Raum ist, ne, dass man sozusagen da viel kritisiert, sich vielleicht auch über eine Person erhebt oder lustig macht oder so, und gegen diese Tendenzen, die es auch gibt, diesen fingierten Dialog einzuholen, und finde ich einen guten Vorschlag. Und das, da geht es ja um das Einnehmen und Nachvollziehen der Perspektive der Interviewten. Und ich glaube, das ist gerade für den ersten Schritt der Auswertung wichtig. Dieser fingierte Dialog leitet aber nicht zum kritischen Infragestellen unbedingt an, und er leitet auch nicht dazu an, zu einer strukturellen Verallgemeinerung. Und gerade dafür halte ich Auswertungsgruppen für wichtig, für einen subjektwissenschaftlichen Forschungsprozess. Ich denke, sie sind förderlich, um Aussagen aus verschiedenen Perspektiven kritisch zu hinterfragen und um eine gewisse Distanz zum Inhalt des Interviews einzunehmen. Das ist deshalb wichtig, weil aus meiner Erfahrung das Führen von Interviews, gerade auch mehrere Interviews, dazu führt, dass man sehr in das Material eintaucht, um die Perspektive nachzuvollziehen und adäquat darzustellen, und deshalb erst eine ganz große Nähe zu den Interviewten einnimmt, was auch erstmal sinnvoll ist und zu einer tendenziellen Perspektivübernahme führt. Das ist auch bezogen auf die Entwicklungsfigur. Für die erste Instanz ist das erstmal sinnvoll, erstmal nachvollziehen. Besonders gutes Verständnis, gleich nicht mit eigenen Vorstellungen ankommen und die überstülpen, sondern erstmal das. Und das ist, genau, das ist nicht einfach, aber das ist wichtig. Das kann aber auch dazu führen, dass an diese Sichtweise vollkommen selbstverständlich vorkommt irgendwann. Und das ist so ähnlich wie mit der eigenen Perspektive, wenn man sie nicht reflektiert, dass das auch dann für die Perspektive anderer gilt, wenn man sich so intensiv damit beschäftigt hat. Und ich denke, zur Reflexion ist eine Distanz notwendig, und durch den Vergleich mit anderen Fällen oder widersprechenden Stellen im Material, dass das ermöglicht wird, und auch durch die Perspektive anderer, die mit dem Interviewten und mit dem Material nicht ganz so vertraut sind wie man selbst vielleicht. Und dann, was Adorno für die Psychologie insgesamt problematisiert hat, das thematisiert auch ein Problem subjektwissenschaftlichen Forschens. Nämlich er sagt, fast ließe sich sagen, dass man, je genauer man die Menschen psychologisch versteht, sich umso weiter von der Erkenntnis ihres gesellschaftlichen Schicksals und der Gesellschaft selbst entfernt und damit auch von der der Menschen an sich. Also sozusagen die Starkperspektivübernahme, das ganz nahe sozusagen Ranzoomen der, in der Forschung, dadurch können auch einem so gesellschaftliche Bezüge irgendwie flöten gehen. Und davon ausgehend stellt sich die Frage, wie denn das Verhältnis von Subjekt und Gesellschaft methodisch herausgearbeitet werden kann. Das ergibt sich nicht unbedingt aus dem Material und auch nicht unbedingt in einer intersubjektiven Selbstverständigung mit den Interviewten oder auch in der Forschungsgruppe. Und zwar deshalb nicht, weil die Interviewten, die Mitforscherinnen, die anderen aus der Forschungsgruppe nicht unbedingt eine herrschaftskritische Perspektive teilen. Und ich glaube, das ist für so eine Auswertungsgruppe zentraler Punkt, um diese gesellschaftliche Vermitteltheit auch zu denken. Wenn die Mitforschenden daran Interesse haben, und da kann man das machen, aber ich glaube, man sollte subjektwissenschaftliche Forschung nicht sozusagen darauf begrenzen, nur mit Leuten Forschung zu machen, die schon ähnliche Perspektive wie man selbst hat. Genau, die Vorschläge zu der Datenanalyse halte ich für sehr brauchbar, auch wenn nicht für ausreichend. Die konkreten Schritte leiten vor allem zu einer Kritik der geäußerten und der eigenen alltags- und wissenschaftlichen Theorien an. Ich glaube, dafür sind die gut. Aber nicht zu einer Analyse der sozialen und gesellschaftlichen Grundlagen. Das fehlt, glaube ich, noch. Für eine strukturelle Deutung brauchen wir zum Beispiel einen Bezug auf marxistische Analysen der Position und Lebenslage, sonst hängt die Analyse einfach in der Luft. Zum ersten Schritt der Datenanalyse, ich glaube, diese Trennung zwischen Daten und Deutung, da bist du jetzt, glaube ich, gar nicht so genau drauf eingegangen, in dem mündlichen Beitrag, die gibt es auch in der dokumentarischen Methode, auch wenn da noch mehrere Textsorten weiter differenziert werden. Ich glaube, für die kritische Psychologie ist diese Unterscheidung für den zweiten Schritt der Entwicklungsfigur, wo es um die Infragestellung der Begründungsmuster geht, oder der subjektiven Theorien, da ist das relevant. Weil diese Erklärungen oder Theorien jetzt das Problem nicht lösen. Aber dies funktioniert nur, wenn es konkrete Handlungsschilderungen gibt und objektivierte Informationen bekannt sind. Nur dann kann man alternative Deutungen zulassen. Also man braucht erstmal eine gute, konkrete Beschreibung der Probleme und Situationen. Wenn man nur mit Deutungen zu tun hat und Argumentationen und so, ohne die konkrete Situation zu haben, kann man halt auch keine Infragestellung machen oder sonst das nur gegeneinander stellen. Deshalb ist, glaube ich, diese Unterscheidung zwischen Daten und Deutung oder Beschreibung und Deutung relevant. Und jetzt für die dokumentarische Methode, soweit ich das verstanden habe, die unterscheiden ja zwischen der konkreten Erzählung und diese konkreten Erzählungen werden auch bevorzugt in der Auswertung, anders als irgendwie so Argumentationen, weil diese Erzählungen, diese konkreten, einen Zugang zu diesem impliziten, sogenannten atheoretischen Wissen ermöglichen. Ob dieses das implizite Wissen oder diese Erzählung auch aus kritisch-psychologischer Perspektive zu präferieren ist, ist noch eine andere Frage, können wir vielleicht diskutieren. Aber ich glaube, ohne einen methodischen Zugang zum impliziten Wissen und zu Strukturen bleibt so eine Analyse an der Oberfläche, wenn man jetzt nur inhaltsanalytisch zum Beispiel das auswertet. Und eine reine Rekonstruktion der subjektiven Perspektiven reproduziert, glaube ich, das Gegebene, ohne es kritisch zu reflektieren und Alternativen zu eröffnen. Und bei Helmut Ittner im Forschungsprozess, im Forschungsprojekt, da werden die expliziten Argumentationen und Bewertungen der Teilnehmenden bevorzugt ausgewertet, weil es in erster Linie darum geht, die subjektiven Sichtweisen zu rekonstruieren. Das ist mein letzter Satz. Ich glaube aber, dafür bräuchte es nicht unbedingt die dokumentarische Methode. Also da auch nochmal die Frage, wozu die dokumentarische Methode jetzt in dem Prozess. Und ich glaube, wenn man das weiterdenken würde, jetzt eine Kombination aus dokumentarischer Methode und partizipativer Forschung, das wäre, ich weiß gar nicht, ob es das bisher gibt, aber das wäre, glaube ich, ein sehr intensiver Forschungsprozess und auch ein quasi therapeutischer Prozess, weil es ja in der Handlungsforschung immer um die Einheit von Erkennen und Verändern geht und mit der dokumentarischen Methode würde man das implizite, mit unbewusste Begründungsmuster aufschlüsseln. Also das, ich glaube, das sollte man sich vorher sich selbst und anderen klar machen, was so ein Forschungsprozess auch bedeutet und das auch unter forschungskritischen Aspekten diskutieren, weil das ist ein aufdeckendes Arbeiten, das ist ein veränderndes Arbeiten. Ein Forschungsprozess, ich glaube, da sollte man sich klar machen und auch überlegen, was das so ethisch bedeutet. Genau. Vielen Dank, Leonie Kebel.